Miezi draußen ist mörderisch. Kollege Müller, das ist eine Überraschung. Hätten Sie zufällig eine kleine Erfrischung für mich? Mit oder ohne Formaldehyd? Trinken Sie doch erstmal das hier. Methanolfreier Trinkwassercocktail. pH-Wert 8,06. Calcium 40 Milligramm pro Liter. Eisen 0,02. Arsen 0,5. Silber 0,5 Milligramm. Prost. Prost. Hin und wieder schätzt man den intellektuellen Austausch. Na los, raus damit. Weshalb sind Sie gekommen? Also, Da habe ich gleich was für Sie. Hier. Professor Achim Reichwein. Mhm. Brillanter Mathematiker. Er hätte gewiss gern mit Ihnen geplaudert, aber das geht ja nun nicht mehr. Meine mathematischen Interessen beschränken sich auf Ballistik und auch die nur in praktischer Ausübung. Die gehört ja nun wohl eher zur Physik, Kommissar. Hauptkommissar, bitte. Also, wie wär's denn mit dem hier? Musikwissenschaftler. Ein wahres Schönohr. Oh. Pardon, da hab ich der Haustier verwechselt. Das war der Tierpfleger aus dem Zoo. Nachts wollte er die Tigerdame beglücken, doch die war ihrem Gatten treu. Ich verstehe jetzt nicht so ganz. Sodomia cum bestia. Wie, ne? Mit einer Tigerin? Eine in der Tat seltene Form männlichen Größenwahns. Tja, ging wohl in die Hose. Ja, ich würde sagen, mehr als in die Hose. Also, den wollte ich Ihnen ja eigentlich zeichnen. Wissen Sie, worauf ich gespannt bin? Nein. Auf seine Ohrknöchelchen. Der sieht doch noch ganz frisch aus. Herzstillstand, vermutlich aufgrund mentaler Gehörfolter. Ihm wurde mit ein paar Neutenern zugesetzt. Mit Lutoslawski, Xenakis oder Leibach. Haben Sie immer noch Bedarf an intellektuellen Disput? Ja, in unserem Job braucht man eben den richtigen Ausgleich. Ach, da würde ich Ihnen zur Entspannung Motorradfahren vorschlagen. Ich habe dafür mit den Jahren meine Liebe zur Literatur entdeckt. Ein Darm hängt heraus. Aus einem zerrissenen Rücken quillt die Milz unter Magen. Ein Kreuzbein klafft um ein Astloch. Am Amputationsstumpf brannte das Fleisch in der Höhe. Na, von wem ist das? Keine Ahnung. Goethe? Wilhelm Klemm. Lyriker und Arzt im Ersten Weltkrieg. Das Feldlazarett hat ihn inspiriert. Okay, dann nutze ich das doch gleich als Überleitung. Bin nämlich nicht allein gekommen. Grandioser Auftritt. Hauptkommissar Müller gibt den Paketzusteller. Mhm, ja. Ich hasse diese schwarzen Plastiksäcke. Oh, da hat wohl einer an der Verpackung rumgemehrt. Aufgeschlitzt. Er wollte seine Machete nicht aus der Hand legen. Dieser Brandgeruch. Ich wünsche mir jedes Mal, ich wäre ohne Nasenschleim heute geboren. Haben Sie sich eigentlich mal bewusst gemacht, dass die im Ersten Weltkrieg mit Flammenwerfern aufeinander losgegangen sind? Mann gegen Mann? Stellen Sie sich nur diesen Gestank vor. Ja, ja, ja. Der hier wurde offenbar mit flüssigem Grillanzünder übergossen. Neben ihm lagen jede Menge leerer Plastikflaschen. Sehen Sie, das reinste Barbecue. Ja. Bio, Öko, Tod von Christian Hussel. Regie Martin Zülker. Herr Hilbig, Sie waren gestern Abend auf der Feier Ihres Bruders. Sind Sie bis zum Schluss geblieben? Ich bitte Sie, bei so einem Haufen Dauerpubertierender? Außerdem rauche ich stark nach Marihuana. Wissen Sie, ich halte mich nur für durchschnittlich arrogant. Aber für mich war das eindeutig der falsche Umgang. Ich meine, ich als Mathematikdozent, ich habe einen Ruf zu verlieren, verstehen Sie? Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit Professor Reichwein. Sagt Ihnen der Name was? Aber natürlich. Ich habe bei ihm studiert. Wie geht es ihm? Naja, ich würde sagen, nicht so gut. Oh. Aber zurück zur Party. Kannten Sie die anderen Gäste? Nur Marlene. Sie und Alex waren früher ein Paar. Ah ja. Mein Bruder war ein ziemlich bunter Vogel. Mhm. Mhm. Studienplatz geschmissen, rumgejobbt, bei der Bahn, später bei der Post, als Friedhofsgärtner. Ständig wechselnde Wohnorte, wissen Sie. Mhm. Vor 20 Jahren, da ist Alex dann einfach abgehauen. Mal kam Post aus Australien, mal aus Vietnam, Indien. Später aus Nicaragua, Panama, schließlich Kolumbien. Zuletzt beschränkte sich auch das auf Neujahrsgrüße. Wie hat Ihr Bruder seine Reisen denn finanziert? Oh, Großvater hat ihn unterstützt. Der war bei Rommels Wüstenfüchsen. Danach war er Fremdenlegionär. Die Sehnsucht nach der Ferne sozusagen als gemeinsamer, familiärer Nenner. Und deshalb hat er Ihren Bruder auch als Erben eingesetzt? Naja, jedenfalls war ich den beiden wohl zu bodenständig. Dabei ist Alex nicht mal zur Beerdigung erschienen. Erst vor ein paar Tagen ist er wie aus dem Nichts hier aufgetaucht. Wissen Sie, dass der Spinner barfuß durch die Stadt gelaufen ist? Sogar zum Einkauf. Ja. Aus meinen Unterlagen geht hervor, dass Ihre Eltern 1992 durch eine Lawine in den Alpen umgekommen sind. Sie sehen, ich habe allen Grund, das Irrationale zu meiden. Egal ob barfuß oder in Bergstiefeln. Sagen Sie, das Grundstück Ihres Großvaters befindet sich in ausgesprochener Filetlage. Durch das Ableben Ihres Bruders geht die Erbschaft auf Sie über. Das wird als Motiv genügen. Ich bitte Sie, Alex hat mir erzählt, dass er Frau und Sohn in Kolumbien hat. Hat mir sogar Fotos gezeigt. Tja, die Anfechtung einer kolumbianischen Heirat hätte durchaus Erfolgschancen. Herr Kommissar. Hauptkommissar. Waren Sie mal im Keller des Hauses? Überall wuchert der Schwamm. Ich sehe doch keine Verwendung für so ein vermodertes Familienerbe. Ich habe mir ein eigenes Haus gebaut. Ja, verstehe. Ist Ihnen sonst noch etwas auf der Feier aufgefallen? Es gab süßen Wein. Ekelerregend. Außerdem habe ich gesehen, wie Alex Marlene einen dicken Brief vom Schloch gegeben hat. Aha. Wo finde ich diese Marlene? Marlene von Hünefeld. Die wohnt ja irgendwo in der Stadt. Ah. Ach übrigens, Alex wollte noch wegen der Erbschaft mit mir reden. Worüber genau? Ich bin ja eher gegangen. Also, wenn Sie das jetzt nicht herausfinden, Herr Kommissar. Hauptkommissar. Dann bleibt das wohl für immer sein Geheimnis. Hauptkommissar Müller? Sind Sie für die Brandleiche zuständig? Wenn Sie Alexander Helbig meinen, ja. Mit wem spreche ich? Ich habe ihn gelöscht. Wie? Walter, sag mal Walter. Seitdem warte ich auf Ihren Anruf. Die Polizei hat völlig versagt. Wie meinen Sie das? Wollte ich alles von Ihren Kollegen erzählen. Die haben nur meine Adresse aufgenommen und gesagt, dass sich jemand bei mir meldet. Ich war nicht von Dümmsdorf. Der Notarzt hat was von Schock gefaselt und mich heimgeschickt. Als Kind habe ich das brennende Dresden erlebt. Weshalb wollen Sie mich sprechen? Ich habe die ganze Nacht vorm Telefon gesessen. Ich habe mir alle meine Dresden-Bildbände angeguckt. Vor der Zerstörung, danach und heute. Vergangenes Jahr war ich in der Frauenkirche. Also, wie früher. Ja, ich kenne Dresden auch. Allerdings war ich gegen den Wiederaufbau. Was? Offenbar kann heute jeder Polizist werden. Naja, egal. Also, ich wollte mich ohnehin beschweren. Ich hatte nämlich schon am Abend wegen dieser Orgie angerufen. Orgie? Was meinen Sie mit Orgie? Naja, Hippies, laute Musik auf dem Nachbargrundstück. Und ihr habt bloß einen Streifenwagen vorbeigeschickt. Und? War es danach ruhiger? Das schon. Aber jetzt ist er tot, dieser Alexander. Und Sie sollten sich endlich in Bewegung setzen und herkommen, Herr Kommissar. Hauptkommissar. Ich werde Ihnen was zeigen. Klingeln Sie bei Walter. Rechtes Nachbargrundstück. Seit wann arbeiten Sie denn für die Company? Seit einem halben Jahr als Sicherheitsberater. Aber deswegen bin ich gar nicht hier. Ja, am Telefon sprachen Sie von einem Angebot. Vielleicht sollten wir besser auf einen der Herren der Geschäftsführung warten. Man hat mich als Pressesprecher der Stadtwerke ermächtigt, das Angebot entgegenzunehmen. Entschuldigen Sie, aber Sie wissen doch, je länger der Dienstweg, desto mehr Übermittlungsfehler. Keine Sorge, ich werde es schnellstmöglich und fehlerfrei weiterleiten. Ich möchte Ihnen Fotos zeigen. Die sind ausnahmslos von Ihrer Plantage. Oh, sehr viel Palmen, fröhliche Menschen. Schön. Ist das alles? Die meisten wissen zwar nicht, wo Deutschland liegt, aber hauruck sprechen Sie fehlerfrei aus. Ihr Unternehmen leistet einen wichtigen Beitrag für den wirtschaftlichen Aufschwung der Provinz. Und der könnte zu aller Nutzen noch größer ausfallen. Was heißt denn das im Klartext? Schauen Sie mal. Hier. Die Palmanbauflächen werden landesweit auf 1 Million Hektar vergrößert. Hier, in unmittelbarer Nähe zu ihrer Plantage, hat die Regierung ebenfalls neues Land freigegeben. Durch die Nachbarschaft der Plantagen ließen sich ihre Logistikkosten minimieren. Wir vermitteln gute und preiswerte Arbeitskräfte. Sie können das Land auch bis zur Erhöhung ihrer Kapazitäten brachliegen lassen, beziehungsweise später mit Gewinn veräußern, was die Company aufgrund der bisherigen guten Geschäftsbeziehungen jedoch bedauern würde. Wie sieht es denn mit dem Nachhaltigkeitszertifikat aus? Ich meine, hat es da Schwierigkeiten gegeben? Sie wissen doch, ne? Ja. Deutsche Gesetze. In Indonesien oder Malaysia würden Sie schon Probleme bekommen. Aber nicht mit uns. Natürlich bekommen wir die Zertifikate. Und Ihre Vorstellung vom Kaufpreis? Oh, das übersteigt jetzt unser beider Kompetenzen. Überreichen Sie Ihren Vorgesetzten bitte diese Karte samt einer herzlichen Einladung zum Urlaub. Urlaub? Auch für Sie. Die schokoladenbraunen Chicas, die dieses All-Inclusive-Paket einschließt, werden Sie nie vergessen. Üben Sie schon mal. Mi amor. Mi amor. Ja, das öffnet Herzen und Gürtel. Hier ist meine Adresse, falls Sie weitere Informationen wünschen. Sie wohnen hier in der Stadt? Ich besuche gerade meine Familie. Allerdings kann ich jederzeit zurückgerufen werden. Nach Kolumbien. Wieso lässt sich die Polizei so viel Zeit? Seit dem Mord sind 11 Stunden vergangen. Woher wissen Sie, dass es Mord war? Na, Sie sind gut. Hat er doch dieses Riesenmesser in der Hand. Eine Machete. Und der hat lichterloh gebrannt. Hätte ich den nicht gelöscht, wäre das ganze Haus abgefackelt. Ja, wie damals die Frauenkirche, ich weiß. Was wollten Sie mir zeigen? Ja, nicht hier. Drinne. Der Reserveschlüssel liegt unter dem Blumenkasten. Na, dann wollen wir mal. Sehen Sie die Unordnung? So sah es ständig aus, seitdem dieses Individuum drin wohnte. Und hier, der Kerzenständer. Ah. Der stand immer auf dem Kamin. Verstehe. Jemand hat ihn umgestellt. Sie kennen sich hier wirklich bestens aus. Ich hab ihn mit dem Fernglas beobachtet. Der Kerl war mir von Anfang an verdächtig. Das, hier, das wollte ich Ihnen zeigen. Die Schreibtischunterlage. Und? Vor der Orgie lag darauf ein Papier. Ich konnte nur die erste Zeile lesen. Schenkungsurkunde. Mit Schreibmaschine. Ohne Unterschrift. Was? Als ich den Brand gelöscht habe, war das verschwunden. Vom Schreibtisch aus ist Ihr Haus doch durch kein Fenster zu sehen. Er ließ doch die Tür immer offen, wenn er unterwegs war. Mich wundert sowieso, dass niemand was hat mitgehen lassen. Jetzt verrate ich Ihnen mal ein Geheimnis. Hä? Die ehrlichen Menschen sind in der Überzahl. So. Ja. Weshalb haben Sie nicht weitergelesen? Er ist vorzeitig zurückgekommen. Die Urkunde lag auf dieser Unterlage hier? Hab ich doch gesagt. Die Kollegen von der Spurensicherung haben alles auf den Kopf gestellt. Eine Schenkungsurkunde haben sie nirgends gefunden. Was machen Sie denn da? Eine Frottage. So. Und was ich abreibe, sieht nach Unterschrift aus. Alexander Hilbig. Ja. Kommen Sie mal her. Hier. Ziehen Sie mal den Schrank ein Stück nach vorne. Hä? Und? Was ist das? Na, ich tippe auf schwarzen Afghan. Und jetzt greifen Sie mal in die Vase hier. Na, glauben Sie immer noch, es gibt zu wenig Gangster? Das sind ja nur winzig kleine Mengen, mein Gott. Trotzdem, der war garantiert Drogenhändler. Ich schicke das Drogendezernat vorbei. Na. Sagen Sie, wann haben Sie Alexander Hilbig zum letzten Mal gesehen? Ja, also 2:30 war die Orgie endlich zu Ende. Ich habe mich dann zum Schlafengehen fertig gemacht und letztes Mal rübergeguckt. Und da habe ich das Feuer gesehen. Ich habe sofort die 112 angerufen und meinen Feuerlöscher aus der Garage geholt. Damals in Dresden sind sie brennend in die Elbe gerannt. Ja. Ist Ihnen im oder ums Haus herum noch irgendetwas aufgefallen? Na klar. Also nicht an dem Tag, aber 2 Nächte früher. Da war eine schwarze Gestalt im Garten. Verstehe. Können Sie diese Gestalt genauer beschreiben? Naja, das Gesicht war schwarz und er war schwarz angezogen. Das sah irgendwie aus wie vom Spezialeinsatzkommando. Und Sie verwechseln das nicht zufällig mit dem Film, den Sie an diesem Abend gesehen haben? Ich besitze ein Nachtsichtglas, Herr Oberkommissar. Nee, ne? Wollen Sie nicht noch auf den Sprung mit rüberkommen? Meine Frau hat extra gebacken. Immer im Dienst, Herr Walter. Immer im Dienst. Keine Zeit. Haben Sie eigentlich den Hundekot auf dem Trottoir gesehen? Ich habe alle Haufen fotografiert. Ich weiß genau, wer das war. Ein andermal gern, Herr Walter. Ein andermal. Sag mal, was ist denn los mit dir? Du spielst ja völlig unkonzentriert. Also ich hoffe, beim Punktspiel am Wochenende bist du in besserer Form. Naja, los, komm, gehen wir an die Bar. Das ist wegen Alex. Jetzt muss ich auch noch den ganzen Formalkram erledigen. Der hat den Gerichtsmedizin noch nicht mal freigegeben. Komm, lass uns von was anderem reden. Na klar. Zwei Dunkle, bitte. Kommt sofort. Hast du heute Zeitung gelesen? Die Stadtwerke beteiligen sich am Bauernbetrieb von Biomassekraftwerken. Die Bank hat Millionen Kredite bewilligt. Dazu kommen Gelder aus dem Konjunkturpaket. Ach du, dein Tipp mit den Renix-Aktien war Gold wert. Trotz Finanzkrise. Aber ein ganz dickes Aber. Laut einer aktuellen Studie ist das Ende der Siliziumknappheit absehbar. Dadurch werden die Gewinnmargen im Solarbereich stark zurückgehen. Ja, und was willst du mir damit sagen? Ja, bitte schön. Prost. Soll ich verkaufen? Windaktien sind Dauerbrenner. Da macht keiner was falsch. Langfristig gehören aber die Bioethanol-Aktien zu den großen Siegern. Du, das klingt nach Parallelen zum Internet-Hype. Nur, dass es diesmal kein böses Erwachen gibt. Der Internet-Hype hat anarchische Züge. Der Öko-Hype ist parlamentarisch abgesegnet. Nimmt die Windkraft. Vor Jahren haben einzelne Spinnergeneratoren auf ihre Äcker gestellt. Inzwischen gehen die Energiekonzerne offshore, verteuern dafür den Strom und kassieren nebenbei satte Subventionen. Also was ich sagen will, die Stadtwerke haben den Trend erkannt. Ich empfehle dir Hold bei Renix und Buy für uns. Ja, dein Haushaltsstrom wird zwar teurer, aber dein Portfolio, das klettert weitaus rasanter. Insider-Tipps sind strafbar. Ich erzähle nur, was jeder in der Zeitung lesen kann. Dann braucht es bloß ein wenig Kombinationsgabe. Du warst doch noch nie uneigennützig. Hä? Oder sammelst du jetzt gutes Karma? Warum nicht das eine mit dem anderen kombinieren? Hör mal. Wir waren Schulfreunde. Ich war sogar zum Spielen bei euch. Ja, aber du hast mich nie zu euch eingeladen. Ja, es lag ja ganz allein an der exorbitanten Wohnlage. Ich bin in der Unterstadt aufgewachsen. Also das Haus eures Großvaters war ein Märchenschloss. Also für mich ewig unerreichbar. Entschuldige, bin ich für deine Kindheitstraumata verantwortlich? Ich meine, deine Karriere, die kann sich doch wirklich sehen lassen, ne? Pass mal auf. Alex hat das Haus geerbt und nur ist er tot. Ihr habt keine Elternkinder verwandt. Du bekommst die Immobilie. Natürlich kannst du damit spekulieren. Aber vielleicht berücksichtigst du ja auch meine Anlagetipps. Ich meine, wir lassen das Haus schätzen und ich kaufe es dir zum Taxpreis ab. Nehmen wir deinen oder meinen Gutachter? Ich falsche nicht um Peanuts. Sag mal, interessiert dich eigentlich gar nicht, wie und warum Alex gestorben ist? Tu doch nicht so. Du hattest seit Ewigkeiten keinen Kontakt zu ihm. Immerhin habe ich die ersten 15 Lebensjahre mit ihm das Zimmer geteilt. Aber selbst wenn mir dein Vorschlag gefiel, Alex hat Frau und Kind in Kolumbien. Die Erben, mit denen musst du reden. In Kolumbien? Hm? Dort wollte ich demnächst hin. Herr Scherenschleifer. Neuigkeiten? Stellen Sie sich vor, Alexander Hilbig ist Philobates Terribilis begegnet, den Furchterregenden. Schon von ihm gehört? Klingt wie Jack the Ripper, der große Unbekannte. Nee. Ist eher der kleine Schöne. Nur 5 Zentimeter groß. Das Hautsekret eines einzigen Frosches genügt, 10 Menschen ins Jenseits zu schicken. Die Choku-Indianer verwenden es zur Jagd mit dem Blasrohr. Sie gehen ausgesprochen sorgsam damit um, denn selbst sie kennen kein Gegenmittel. Ja. Erst kommt es zur Dauererregung, naja, was ja noch nicht das Schlechteste ist. Aber leider kommt die Lähmung sehr schnell. Erst die Nerven, dann die Muskeln und die Atmung. Ich musste die Machete aus seiner Hand sägen. Offenbar wollte er sich damit wehren. Wir haben im Haus allerdings nirgends frische Blutspuren gefunden. Weder von ihm noch Fremder. Er wird seinen Mörder nicht mal gesehen haben. Also, Sie meinen, der Ein furchterregender Frosch hat ihn also von hinten angesprungen und zugebissen. Unser kleiner Engelmacher heißt im Alltagsdeutsch Pfeilgiftfrosch. Sein Gift ist bei trockener Lagerung Jahrzehnte haltbar. Und es gelangt durch jede Flughafenkontrolle, obwohl man mit einem Trinkhalm und einigen Zahnstochern die gesamte Crew ausschalten könnte. Aha, interessant. Aber wie ist dem Opfer das Gift verabreicht worden? In der Nähe der Halsschlagader befindet sich ein kleiner Einstich, wahrscheinlich durch einen Pfeil. Der Täter wusste verdammt gut, was er macht. Nach Eintritt des Todes hat er den Pfeil wieder entfernt und das Opfer zur Vertuschung angeschmort. Der Tote soll auf der Feier gekifft haben. Nicht so knapp. Dazu gab's literweise Sangria. Sonst hätte er immerhin einige Meter laufen können. So hat es ihn gleich im Haus niedergestreckt. Zum Abendbrot gab es übrigens Scampis, in Knoblauch eingelegt, mit sehr feinen Chardonnay abgelöscht, allerdings mit Spinat. Außerdem ist sein Körper vollständig kontaminiert. Herbizide, Kokain, Marihuana, Phosphate. Er hätte dringend entschlacken müssen. Wo ernährt man sich derart ungesund? Er ist vor wenigen Tagen aus Kolumbien gekommen. Kolumbien? Ja. Ja, das dachte ich mir doch. Nur wegen des Froschs. Aber keine Angst. Den rotten wir auch noch aus. Verstehe. Übrigens habe ich mir eine neue Klemm-Ausgabe besorgt. Ah ja? Grandios. Aus zerfetzten Lumpen stinkt die Fleischwildnis. Knochen spießen, verkohlte Gesichter klaffen, herrenlose Glieder häufen sich auf. Gemästete Ratten huschen drüber hin. Ja, entzückend, Scherenschleifer. Sie sehen, Möller, Klemm dient mir als Dienstlektüre. Haben Sie eigentlich schon die Exhumierung des Großvaters veranlasst? Nein, wieso? Na, zwei Tote innerhalb kürzester Zeit im selben Haus. Beim zweiten war es Mord. Na, da würde ich doch den ersten ebenfalls gründlicher anschauen, oder? Scherenschleifer. Also, wenn ich Sie nicht hätte, legen Sie schon mal Hammer und Säge bereit. Jawohl, Herr Hauptkommissar. Okay, bist du bereit, Marlene? Yes. Achtung, gleich gehen wir auf Sendung. Okay. Zwei, drei. Heute im Studio begrüße ich wieder mal Marlene von Hünefeld. Guten Tag. Hallo Marlene. Hallo. Marlene, du bist über die Stadtgrenzen hinaus als Umweltaktivistin bekannt. Ja. Plötzlich polemisierst du gegen regenerative Energien. Was ist da passiert? Leider ist nicht überall, wo Bio draufsteht, auch Bio drin. Das klingt nach Gammelgemüseskandal. Wurden Karotten umetikettiert? Also ich möchte heute auf nur ein Problem verweisen, Bioethanol. Die Brasilianer betanken seit Jahrzehnten ihre Autos damit. Ah, und ja. Europa kann sich dadurch unabhängiger von Erdölimporten machen. Als Alternative zu Atomkraft, Öl und Kohle scheint mir das durchaus interessant. Das sind genau die Argumente, mit denen die Lobbyisten die EU-Parlamentarier geködert haben. Naja, vielleicht ist ja auch was dran. Ich glaube nur an Fakten. Biokraftstoffe aus organischen Abfällen oder biologischer Anbau auf Brachflächen, das ist in Ordnung. Aber in der EU fehlen ausreichend Anbauflächen, weshalb wir importieren müssen. Woher? Brasilien rodet Regenwald, baut Soja und Zuckerrohr an. Nebenbei ist die Lebenserwartung brasilianischer Plantagenarbeiter weitaus geringer als die der ehemaligen Südstaatensklaven. Und jetzt bringt Palmöl 10-mal höheren Ertrag als Soja. Für die Palmenplantagen werden riesige Waldgebiete abgefackelt und allein diese Feuer erzeugen mehr als 10% der globalen Treibhausgase. Die Kleinbauern werden vertrieben und die Lebensmittelanbauflächen für Agrokraftstoffe genutzt. Selbst bei uns steigen ja die Preise für Agrarprodukte und Bier. Naja, der Anbau erfolgt monokulturell und konventionell. Was? Von Ökologie keine Spur. In Indien werden für einen Liter Zuckerrohrethanol 3500 Liter Wasser verbraucht. Statt den Jahresbedarf einer indischen Familie abzusichern, fährt bei uns Max Mustermann mit seinem Öko-Auto 10 Kilometer im Stadtverkehr. Aber nur sofern das Auto Benzin mit höherem Ethanolanteil verträgt. Letztendlich brauchen wir neue Autos, was die Konzernprofite erhöht und erneut Energie schlucken. Genau. Es ist ja keineswegs so, dass wir unseren Bedarf an fossilen Brennstoffen reduzieren. Wir versuchen lediglich, unseren steigenden Energiebedarf anders zu decken. Wie immer auf Kosten der dritten Welt, die dadurch nur noch abhängiger von uns wird. All denen, die meinen, das ginge uns kleine Endverbraucher nichts an, sei gesagt, dass die hiesigen Stadtwerke bereits in kolumbianische Plantagen investieren. Um es überspitzt zu formulieren, wenn Sie Ihre Mikrowelle einschalten, verhungert in Südamerika ein Kind. Was schlägst du als Alternative vor? Wasserkraft Kernkraft, Geowärme, Wind, Solarenergie, dezentrale Energieerzeugung. Da sind bloß eben die Gewinne niedriger. Danke für das Gespräch. Verehrte Hörer, in einer Woche begrüßen wir Marlene von Hünefeld erneut bei uns. Worum geht's denn dann? Also wir reden über genmanipuliertes Saatgut. Die Multis preisen eine Lösung für die Hungerkatastrophe an. Wir werden über die Folgen sprechen. Wir freuen uns schon. Vielen Dank. In diesem Sinne, bleiben Sie kritisch. Super, Marlene. Ich sag dir, das wird ein Kracher. Gehen wir in den Garten. Meine Frau sitzt über ihrer Dissertation. Wissen Sie, sie braucht ihre Ruhe, eine gewisse Zurückgezogenheit. Worüber schreibt Ihre Frau? Ballistik. Aha, dann ist sie also Physikerin. Nein, wir sind beide Mathematiker. Ah, verstehe, verstehe. Mm-hmm. Kann ich die Arbeit irgendwann mal lesen? Oh, ich schicke Ihnen gerne eine Kopie. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Mhm. Kennen Sie dieses Schreiben? Eine Schenkungsurkunde? Nein. Sie traf heute im Kommissariat ein. Laut Poststempel wurde der Brief erst nach dem Tod Ihres Bruders abgesandt. Entschuldigung, dürfte ich mal einen Blick? Ja. Danke. Hiermit übertrage ich meinem Bruder Zacharias Hilbig das von mir geerbte Grundstück unseres Großvaters. Ich stelle als einzige Bedingung, dass er das Haus selbst nutzt und nicht vor Ablauf der nächsten 10 Jahre verkauft. Na, das war's also, worüber er mit mir sprechen wollte. Ja, ja, ja. Gegen 17 Uhr, also vor der Feier, wurde die Urkunde ohne Unterschrift gesehen. Etwa 2:30 Uhr nachts musste er sterben. 20 Minuten später waren meine Kollegen vor Ort. Das Dokument fehlte. Waren Sie das? Ich? Na. Herr Kommissar, um es Ihnen zu schicken? Ich gehe davon aus, die Unterschrift ist echt. Das prüft unser Graphologe. Was stellen Sie nun mit 2 Häusern an? Dieses Haus hier habe ich selbst gebaut. Das Haus meines Großvaters, das interessiert mich nicht. Wie finden Sie das? Sie hatten nie Interesse am Haus. Ihr Bruder wollte jedoch, dass Sie darin leben. Ja. Ob aus Großzügigkeit oder aus Rache für irgendeinen, sagen wir mal, Kindheitszwist. Aber egal. Sie wenden jedenfalls eine ungewöhnliche Taktik an, das Erbe auszuschlagen. Jetzt sind Sie baff, was? Dann sagen Sie jetzt. Das ist doch lächerlich. Wie jetzt? Indem ich meinen Bruder töte und anzünde? Weshalb habe ich denn da nicht einfach diesen Zettel verbrannt? Schade. Ausgesprochen schade. Ich hätte mich ehrlich über ein Tatmotiv gefreut, welches von gängigen Mustern abweicht. Warum also wurde mir die Urkunde geschickt? Herr Kommissar, Mensch, um den Verdacht auf mich zu lenken vielleicht. Aha. Mein Bruder hat Frau und Kind. Denen gehört das Haus. Ich erhebe doch überhaupt keinerlei Ansprüche. So, so. Naja, im Haus wurden Drogen gefunden. Naja, mein Großvater war 81. Keine Ahnung, ob der regelmäßig gekifft hatte. Bei Alex bin ich mir da allerdings sicher. Na gut, eine letzte Frage. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ein Freund von mir trinkt zum Beispiel flaschenweise Maggi. Und ein anderer lutscht Tütensuppe pur. Ja. Könnte es sein, dass Alexander... also, sagen wir mal, pestizidsüchtig war. Pestizidsüchtig. Pestizidsüchtig? Ja. Na, sehen Sie, mit den Rückständen im Körper Ihres Bruders ließe sich eine Waldfläche in Größe eines Fußballfeldes entlauben. Im Ordnungsamt hat man gelächelt, als ich nach Ihrer Adresse fragte. Ortsausgang Obstwiese, von der alten Eiche aus 12 Bäume nach rechts. Fühlen Sie sich hier nicht irgendwie einsam? Ich habe doch einen Computer und ein Handy. Wenn es mir zu langweilig wird und wenn ich keine Lust drauf habe, dann beobachte ich die Natur. Nö. Als Kind wollte ich ebenfalls in einem Baumhaus wohnen. Oh nee, ich nehme keine Untermieter auf. Aber schauen Sie sich um, es gibt genügend leerstehende Bäume. Das Grundstück gehört mir. Miete nehme ich nicht, aber Sie müssen bei Ernte und Mosten helfen. Tja, tut mir leid, inzwischen habe ich mich wohl zu sehr an die Annehmlichkeiten städtischer Wohnkultur gewöhnt. Wie halten Sie es denn im Winter hier aus? Na, ich besitze einen Kanonenofen. Holz liegt überall herum. Außerdem die Klimaerwärmung. Ja, die Klimaerwärmung. Ja, aber Sie sind ja nicht gekommen, um über schmelzende Polkappen zu reden, oder? Nein. Ach so, Gott. Entschuldigen Sie. Hauptkommissar Müller, mein Name. Ich komme wegen Alexander Hilbig. Sie waren auf seiner Party und sind somit einer der Letzten, die ihn lebend gesehen hat. Ja, er wollte, dass ich über Nacht bleibe. Hätte ich es gemacht, würde er vielleicht noch leben. Tja, oder wir hätten zwei Tote. Warum sind Sie gegangen? Wir waren mal sehr glücklich miteinander. Aber für eine Familie fühlten wir uns beide zu jung. Alex hat stattdessen das Reisen für sich entdeckt und ich die Natur. Ah. Er hat trotzdem nie den Kontakt abbrechen lassen. Er hat mich sogar nach Kolumbien eingeladen. Ja. Sind Sie hingefahren? Natürlich. Er wohnte mit Frau und Kind auf dem Lande. Er hat auch wieder meine Nähe gesucht, aber ich bin viel zu konservativ erzogen. Ich finde, ein Kind braucht seinen Vater. Außerdem war seine Frau sehr nett. Sagen Sie mal, wie stand Ihr Ex zu Drogen? Alle im Dorf waren auf Kokain. Ah. Alex hat mir die Pflanzen gezeigt, kleine Lichtungen im Wald. Jeden Tag kamen Hubschrauber, Armee, Paramilitär, Companies. Und nachts besuchten die Guerilla die Bewohner. Im Wald hatten die Bauern Maschinengewehre versteckt. Hat Alexander mit Waffen gehandelt? Drogen gegen Waffen getauscht? Ich weiß es nicht. Er sagte, die Bauern würden hungern, wenn sie keine Kokasträucher anpflanzen. Er hat von den Plantagen erzählt, die überall entstehen. Und was waren das für Plantagen? Hanf, Mohn, noch mehr Koka? Nee, das waren Ölpalmen. Ölpalmen, ja. Mhm. Wie lange waren Sie bei ihm? Geplant war ein Monat. Nach 2 Wochen bin ich Richtung Cartagena geflüchtet und mit dem nächsten Containerschiff nach Hamburg gefahren. Kennen Sie Cartagena? Mhm. Das ist eine wunderschöne Stadt, Kolonialstil. Ohne Kokasträucher, ohne Hubschrauber und also ohne ungeklärte Beziehungen. Ist Alexander nur wegen der Erbschaft zurückgekommen? Ja, vielleicht auch wegen mir. Mir wurde gesagt, dass er Ihnen einen Briefumschlag überreicht hätte. Ja, stimmt. Hier, bitte. Da ist alles drin. Danke. Gab es irgendwelchen Streit auf der Party? Also, finde ich auch komisch, aber ich habe nichts mitbekommen. Na gut, dann vielen Dank erstmal, Frau von Hünefeld. Sagen Sie ruhig mal Lene. Hier ist meine Karte, falls Ihnen noch etwas einfallen sollte. Und auch für den Fall, dass Ihnen im Winter das Holz ausgeht, Marlene. Wenn ich nach der Party geblieben wäre, wäre ich zu 99% schwanger. Und bedauern Sie das? Ich fürchte ja. Ist die Einladung ernst gemeint? Ich habe ein bisschen Angst. Wovor fürchten Sie sich denn? Naja, letzte Nacht bin ich aufgewacht und habe aus dem Fenster geschaut. Dort unter dem Baum, da stand eine schwarze Gestalt. Als ich heute heimkam, war alles durchwühlt. Fehlt dir etwas? Nee, nicht mal die Schmutzwäsche. Also, du solltest wohl besser gleich packen, Marlene. Hier. Ja, also verbringen Sie Ihre leichenfreie Zeit. Macht es Ihnen was aus, wenn ich heute statt Formaldehyd Bier bestelle? Ich führe stets eine Fiole medizinischen Alkohols bei mir. Damit kann man absolut jede Flüssigkeit genießbar machen. Sie wäre auch. 2 Bier bitte. Geht klar. Haben Sie schon die ausgestellten Exponate hier betrachtet? Also, ich hatte an der Decke hängende Riesenkraken erwartet. Stattdessen sehe ich gewöhnliche Oktopusse. Ja. Ja. In dieser Kneipe können Sie machen, was Sie wollen, nur eins nicht. Sagen Sie nie ein schlechtes Wort über Tintenfische. Eigentlich schade. Was sieht Ihr Gesprächsleitfaden heute vor? Reden wir über Lyrik oder über Mord? Nun ja, bei Auflagen unter 500 sind auch Gedichtbände Leichen. Ich verrate Ihnen was. Demnächst erscheint mein erster Band mit Haikus. Na. Einer pro menschliches Organ. Ich freue mich schon auf die Illustration. Ich habe sogar einen Vorvertrag für den 2. Band. Je einen Haiku pro Knochen. Nummer 3 ist als Sammelwerk konzipiert. Sämtliche Körperflüssigkeiten. Wieso nicht über die Spielarten von Tumoren? Ausgezeichnete Idee. Wenn sich der Leberfleck an Ihrem Hals weiterhin so gut entwickelt, widme ich ihm das Titelgedicht. Verstehe. Prost. Prost. Gut. Was hat die Obduktion des Alten ergeben? Ganz banale Lungenentzündung. In seinem Alter zählt das bereits unter schöner Tod. Eigentlich hatte ich auf Kugelfisch und Co. getippt. Schmeckt vielleicht wenig. Also es war nicht mal Tarantelbiss. Da müssen wir also davon ausgehen, dass zwischen dem Ableben von Großvater und Enkel keine Verbindung besteht. Medizinisch gesehen. Aber könnte nicht doch das Haus den Grund geliefert haben? Beide Brüder wollten das Erbe nicht antreten. Wenn ein Dritter das wüsste, da hätten wir doch ein Motiv. Aha. Insofern müssen wir nur abwarten, wer das Haus kaufen will, Variante 1. Ja, Eifersucht hatte man gerne genommen. Naja, Helwig hatte Frau und Kind in Südamerika und eine Ex-Freundin hier. Beide Frauen sind sich schon begegnet. Aber die Deutsche hat kein Interesse mehr an ihm. Und die Kolumbianerin dürfte hier kaum Möglichkeiten haben. Wie sieht's mit einem tragischen Unfall aus? Zufällig ein Pfeil mit Philobates terribilis in den Hals gesteckt, dann erschrocken rausgezogen und die Wunde mit brennendem Grillkohleanzünder desinfiziert. Außerdem die Machete zur Hand genommen, um den Hals auszuschälen. Solchen Unfall würde Medizingeschichte schreiben. Ich hörte von einer Krankheit, bei der die Betroffenen von ihrem eigenen Arm gewürgt werden. Mir ist kein Fall bekannt, wo der Arm über den Lebenswillen seines Besitzers gesiegt hätte. Übrigens, ich habe hier ein paar interessante Aufzeichnungen von Alexander Hilbig. Er berichtet von Flugzeugen, die sein Dorf besprühen. Das kann doch nicht wahr sein. Ne, warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Das erklärt die Pestizide im Körper. Ja. Die Bauern sollen vertrieben und der Wald gerodet werden. Ach so. Außerdem schreibt er, dass deutsches Kapital nach Kolumbien fließt, um Ölplantagen anzulegen. Mit der Folge, dass die Bevölkerung keine Lebensmittel mehr anbauen kann. Er hat diese Fotos dazu gelegt. Ja. Ist das hier seine Familie? Ja. Hier, hübsche Frau. Ja, ganz ordentlich. Bauern mit Panzerfäusten. Na, von welchen? Die gehen noch mit Pfeil und Bogen zur Jagd. Na, wer ist denn das hier? Hm? Schwarz gefärbtes Gesicht, schwarze Kugelweste. Der sieht aus wie vom SEK. Also Scherenschleifer. Wenn ich sie nicht hätte. Ich muss jetzt zum Erkennungsdienst und dann nehme ich mir die Stadtwerke vor. Nun trinken Sie doch wenigstens Ihr Bier aus. Ich hatte Energieerzeugung schmutziger in Erinnerung. Deutschland unternimmt in dieser Hinsicht viel, um sturmreich zu werden. Es geht allerdings nicht mit Geiz ist Geil-Mentalität. Weshalb der Endverbraucher zur Kasse gebeten wird. Als Investition in die Zukunft. Ja, übrigens haben wir mit der Polizei einen äußerst günstigen Großkundenvertrag abgeschlossen. Ihnen könnte ich einen privaten Ökotarif anbieten, zum Einführungspreis. Danke für das Stichwort. Öko. Ich hörte, dass die Stadtwerke in Kolumbien investieren. Ja, wir unterhalten dort eine Plantage und bauen bei uns ein Blockheizkraftwerk. Ich las außerdem Berichte über ein Dorf in der Nähe der Plantage. Die Paramilitärs tyrannisieren die Dorfbewohner und aus Flugzeugen werden Pestizide versprüht. Also nach meinen Informationen gelten diese Einsätze ausschließlich dem Kampf gegen den Kokerhandbau. Nur, dass dort regelmäßig Dörfer mitbesprüht werden. Mich erinnert das an Vietnam und Agent Orange. Pass doch mal auf. Ich muss Sie mal bitten, das folgende vertraulich zu behandeln. Wir entsenden demnächst eine Kommission in das betreffende Gebiet. Also weder die Stadtwerke noch das kreditgebende Finanzinstitut können sich einen Imageschaden leisten. Wir lassen alle Zertifikate von deutschen Sachverständigen prüfen. Korruption ist in sämtlichen Entwicklungsländern ein Problem. Und was geschieht, wenn Ihre Sachverständigen nicht korrupt sind? Wissen Sie, sollte die Prüfung negativ ausfallen, werden wir über die Rücknahme unseres Engagements nachdenken. Ah ja. Also doch wieder die gute alte Braunkohle. Die bleibt da ohnehin zur Grundabsicherung unverzichtbar. Nee, zudem sind Gezeitenturbinen im Gespräch, wie die im Hudson River. Und im Offshore-Bereich sind für Windkraftanlagen enorme Wachstumsraten möglich. Ich kann Windräder nicht ausstehen. Die haben doch gar keine Perspektive. Ich spreche von leistungsstarken Windparks in Nord- und Ostsee. Naja, wie auch immer. Eigentlich bin ich wegen Ihres Kolumbien-Engagements gekommen. Reden wir mal klar jetzt. Also wenn der Einstieg in das Palmölgeschäft gelingt, der hat ausgesorgt. Also langfristig ist der Gewinn höher als bei Drogen. Vor allem legal und mit Ökobonus. Ich habe bloß gerade einen Toten, den offenbar der Einsatz der Stadtwerke in Südamerika ziemlich störte. Alexander Hilbig? Ja. bin mit seinem Bruder bekannt. Ah. Und den Alex, den kannte ich noch aus der Schulzeit. Musste er sterben, weil er ihren Plänen im Wege stand? Also in Kolumbien kostet ein Menschenleben $20. Genauso viel wie eine Ziege. Also wir leben doch hier im Herzen Europas. Also kein Unternehmen tötet hier einen Menschen. Das war vielleicht im Frühkapitalismus so. Marx lässt grüßen. Haben Sie eigentlich die Biokraftstoffdebatte im Bürgerradio verfolgt? Ja, selbstverständlich. Die Stadtwerke werden Frau von Hünefeld demnächst einen Honorarvertrag als externe Beraterin anbieten. Hauptkommissar Müller? Weber am Apparat. Ich rufe wegen des Mannes auf dem Foto an. Die Kollegen vom Erkennungsdienst haben ganze Arbeit geleistet. Ja, und? In unserer Datei war er nicht, aber die Verkehrspolizei hat ihn geführt. Wir bekommen heute noch ein Vergleichsfoto. Ja gut, wer ist der Mann? Frank Kaiser, ehemaliger Fallschirmspringer mit Wohnsitz in unserer Stadt. Weber, ich habe noch einen Termin. Sorgen Sie dafür, dass der Mann so schnell wie möglich vor mir sitzt. In Ordnung, Herr Kommissar. Hauptkommissar! Hauptkommissar! Ah, kommen Sie endlich wegen der Fotos. Welche Fotos meinen Sie? Die vom Hundekot. Aber zwei Alben voll. Na, mit Datum und Anschrift. Zunächst mal möchte ich Ihnen ein Foto zeigen. Ist das der Mann, den Sie im Garten gesehen haben? Ja, es war dunkel und er war schwarz. Ich denke, Sie besitzen ein Nachtsichtgerät. Ja, wenn ich genau hingucke, diese Narbe am rechten Mundwinkel, da könnte es gewesen sein. Ja. Sie haben also diesen Mann zwei Nächte vor Alexander Hilbigs Tod in dessen Garten gesehen? Ja. Danke. Wenn Sie mir jetzt auch sagen, von wem das organische Abfallprodukt an meinen Schuhen stammt, könnte ich dort persönlich vorsprechen. Jeder Köter hat seine individuelle Note. Verstehe. Zeigen Sie mir den Haufen. Aha. Ich rufe Sie an, sobald ich ihn mit meinen Fotos verglichen habe. Darf ich vorstellen? Dr. Scherenschleifer, unser Gerichtsmediziner. Guten Tag. Frank Kaiser, alias Stahlarm. Wie kommen Sie zu diesem Namen, wenn ich fragen darf? Ich habe vor Jahren in Afghanistan gearbeitet. Wir waren zu viert für die Sicherheit deutscher Bauingenieure verantwortlich. Kaum sind wir aus Kabul heraus, geraten wir in einen Hinterhalt. Außer einigen Lackschäden und Einschusslöchern an den Autos ist unseren Klienten nichts geschehen. Wie viele Angreifer sind gestorben? Wir haben Menschenleben geschützt. Unten ist Krieg. Na. Wahrscheinlich hätten wir Sie nicht so schnell gefunden, wenn Sie sich an die Verkehrsregeln gehalten hätten. Der Blitz hat ein sehr schönes Foto von Ihnen geschossen. Und in Flensburg stehen Sie mit 6 Punkten in der Kreide. Wenn jemand mit der Panzerfaust auf mich zielt, übersehe ich schon mal die rote Ampel. Ich wusste allerdings nicht, dass man dafür gleich festgenommen wird. Dann sind Sie hier also im Einsatz. Die ersten Tage in der Heimat reagiert man anders. Man fährt nicht einfach auf Null herunter. Da genügt schon, wenn nebenan ein Motor aufheult. So, so. Und was wollen Sie nun von mir? In Ihrem Gepäck haben wir dieses Zielfernrohr, Kampfanzug und Kugelweste gefunden. Eine gute persönliche Ausrüstung ist in meinem Beruf lebenswichtig. Die gibt man nie aus der Hand. Wie lautet Ihre Berufsbezeichnung? Sicherheitsberater. In den wechselnden Krisenherden dieser Welt. Flexibilität gehört zur Berufsbeschreibung. Sie waren Fallschirmjäger, jetzt sind Sie Söldner. Also das ist doch wirklich eine Traumkarriere. Soll ich für eine Handvoll Euro Wachmann spielen? Oder Kaufhausdetektiv? Würden wir da unten nicht die Drecksarbeit erledigen, könnten Sie nicht hier in Ruhe Ihren Arsch breit sitzen. Vielen Dank, ich werde es meinem Arsch ausrichten. Zugegeben, uns hat das Glück ein wenig geholfen. Seit den Blackwater-Skandalen sind die Amerikaner ausgesprochen kooperativ. Wieso wollten Sie das Land über Rammstein verlassen? Alle meine Einsätze beginnen dort. Die Amerikaner tragen nun mal die Hauptlast in den meisten Krisengebieten und sind logistisch unschlagbar. Das heißt, das amerikanische Militär koordiniert den Einsatz europäischer Söldner. Ich arbeite als Sicherheitsberater für eine international operierende Firma. Kennen Sie dieses Foto? Woher haben Sie das? Und jetzt legen wir das Foto vom Blitzer daneben. So, ich sehe eine große Übereinstimmung. Einschließlich der Narbe. Ihr jetziger Arbeitsort ist Kolumbien, richtig? Ich werde dort dringend erwartet. Sie sind vor einer Woche in Deutschland eingetroffen. Weshalb? Urlaub. Familie, Erholung. Eine gute Ehe bietet viele angenehme Verpflichtungen. Wir haben einen Anruf von den Stadtwerken erhalten. Man sagt uns, sie hätten dort ein fragwürdiges Geschäft in Kolumbien angeboten. Wenn ich ohnehin hier Urlaub mache, übernehme ich natürlich Botengänge für meine Auftraggeber. Für die Inhalte bin ich nicht zuständig. Dieses Foto von Ihnen stammt aus dem Besitz eines vorgestern getöteten Mannes, der gleichfalls in Kolumbien lebte. Sie wurden zwei Nächte vor seinem Tod auf seinem Grundstück gesehen. In diesem Kampfanzug. Und ebenso schwarz wie auf dem Foto. Sie sagten, es war Nacht. Wenn jemand behauptet, er hätte mich erkannt, ist das gelogen. Ich habe die Stadtwerke natürlich gefragt, um was für Geschäfte es sich handelt. Es geht um eine Ölpalmenplantage. Provinz Cauca. Wie es der Zufall so will, lebte unser Toter genau dort. Wie Sie sagen, Zufall. Nehmen Sie eigentlich auch regelmäßig Pestizide zu sich? Was? Ich verstehe die Frage nicht. Außerdem haben Sie mir immer noch nicht gesagt, weshalb Sie mich festhalten. Wenn ich nicht rechtzeitig am Einsatzort erscheine, verliere ich meinen Job. Ich bin Freiberufler. Ich bekomme weder Arbeitslosengeld noch Pension, so wie Sie. Zu einem Zielfernrohr gehört ein Gewehr. Wo ist es? Arbeitsmittel werden vom Auftraggeber gestellt. Schießen Sie auch auf Frauen und Kinder? Meine Aufgabe ist es, Sicherheitsrisiken auszuschließen. Verdammt nochmal! Schalten Sie den Fernseher jedes Mal aus, wenn Bilder aus Afghanistan oder dem Irak gezeigt werden? Ihre Frau war ziemlich erstaunt, als wir mit dem Durchsuchungsbefehl vor der Tür standen. Weiß sie eigentlich, was Sie so treiben? Sie? Sie glaubt, ich arbeite als Personenschützer. Ah ja. Herr Kaiser, wir haben uns in Ihrem Haus umgesehen. Über dem Kamin hing ein wunderschönes Blasrohr aus der Region, in der Sie im Einsatz sind. Die Ureinwohner verwenden es mit Froschgiftpfeilen. Ja, bringen Sie nie Reiseandenken mit? Ich habe im Blasrohr frischen Speichel und Giftspuren entdeckt. Dasselbe Gift, das ich im Körper von Alexander Hilbig nachweisen konnte. Er wurde vor 3 Tagen mit diesem Blasrohr getötet. Mit demselben Speichel wie am Blasrohr wurde die Briefmarke aufgeklebt, mit der eine Schenkungsurkunde des Toten bei uns eintraf. Abgesandt nach seinem Tod. Es ist unser Leichtes nachzuweisen, dass der Speichel von Ihnen ist. Er wohnte im Einsatzgebiet. Dort entsteht eine Plantage, auf der unter anderem Deutsche arbeiten werden. Die Dorfbewohner hatten Kokasträucher angebaut, die wir vernichten sollten. Wir wurden beschossen und haben das Feuer erwidert. Unter den Toten waren seine Schwiegereltern. Hätte ich es nicht verhindert, wäre er auch getötet worden. Jetzt ist er trotzdem tot. Ich habe gesehen, dass er fotografiert. Dort unten hätte das keine Folgen gehabt. Und plötzlich treffe ich ihn hier auf der Straße. Es sind die Augen, die entscheiden. Wir haben uns einen Moment zu lange in die Augen geschaut. Wäre er in Kolumbien geblieben, würde er noch leben. Es bleibt Mord. Ich habe Frau und Kind. Sollte ich wegen einem Junkie unsere Zukunft wegwerfen? In Deutschland können Flugzeuge abgeschossen werden, wenn Terroristen an Bord sind. Das Foto durfte nicht in falsche Hände geraten. Was haben wir denn auf eines? Den berühmten schwarzen Balsam aus Riga. Ich dachte, Sie sind im Dienst. Eben. Der läuft unter Medizin. Hätten Sie 2 Tassen? Sofort. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich mit Ihrer Untermieterin zurecht? Also, unter uns. Ich habe Marlene nahegelegt, zum Ernährungsberater zu gehen. Sie pickt ja fast nur Körner. Und von diesen grünen Wienern mit Wurstaroma bekomme ich regelmäßig Blähungen. Na, was ich fragen wollte, haben Sie schon jemanden, der das Nachwort zu Ihrem Gedichtband schreibt? Ansonsten würde ich es gerne mal versuchen. Ach nee. Bio, Öko, Tod. Von Christian Hussel. Mit Marc Hosemann als Kommissar Müller. Hauptkommissar. Und Dietmar Müß als Dr. Scherenschleifer. In weiteren Rollen Hans Holzbecher, Horst Koterba, Oliver Kriech-Matsura, Klaus-Dieter Pittrich, Matthias Redelhammer, Kerstin Thielemann und Esther Zimmering. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Roman Podeschwa. Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.